Noch bedeutsamer waren die molekularbiologischen Analysen verschiedener Pflanzenabstammungslinien durch ein anderes fachübergreifendes Team von Paläo- und Neobotanikern. Sie deuteten darauf hin, dass der Urahn der Landpflanzen vermutlich schon komplizierter gebaut war, als man bis dahin angenommen hatte. Er besaß bereits wurzelähnliche Filamente und Spaltöffnungen an seinen Oberflächen. Mit diesen Eigenschaften konnte er mehr Boden und Kohlendioxid nutzen, als man zuvor für möglich gehalten hatte. Durch Sylvias Arbeiten kam zu dem Bild eine weitere Dimension hinzu. Manch einer hat vielleicht schon davon gelesen, wie Pflanzen und Pilze sich zusammentun und eine enge symbiontische Gemeinschaft, die Mykorrhiza, bilden. Die Pilze verflechten sich mit den Wurzeln einer Pflanze, liefern ihr mehr Wasser und Nährstoffe aus dem Boden, helfen ihr, Gestein und Boden abzubauen und schützen sie sogar vor Krankheitserregern. Im Gegenzug versorgen die Pflanzen den Pilz mit Zuckermolekülen aus der Photosynthese. Heute wissen wir, dass die meisten Landpflanzen eine solche beiderseits nützliche Partnerschaft eingehen. Etwa 90% aller Pflanzenarten werden von hilfreichen Pilzen unterstützt, und die Landkarte der Pilz- und Bakterienarten zwischen den Wurzeln der Bäume auf der ganzen Welt wurde als Wood Wide Web bekannt, weil es Nährstoffströme durch ganze Ökosysteme möglich macht. Nach heutiger Kenntnis ist diese Beziehung bereits sehr alt, denn Pilzstrukturen, darunter kleine baumähnliche Gebilde, die als Arbuskeln bezeichnet werden, hat man schon in Pflanzenzellen aus der Zeit vor 400 Millionen Jahren gefunden. Bei manchen Bryophyten, vor allem Moosen, fehlen solche Wechselbeziehungen jedoch, womit die Frage, ob die ersten Landpflanzen bereits Beziehungen mit Pilzen eingegangen waren, offen bleibt. Wissenschaftler wie Sylvia studierten die Vielfalt und Funktion der Pilze in den verschiedenen Gruppen der Bryophyten und sequenzierten die Genome heutiger Mykorrhiza-Pilze. Damit konnten sie bestätigen, dass die unterirdische Kooperation zwischen Pflanze und Pilz bis zu den Wurzeln der Pflanzenevolution an Land zurückreicht. Wahrscheinlich waren dabei weit mehr verschiedene Pilze beteiligt als vermutet. Insgesamt wird also zunehmend deutlich, dass die ersten Landpflanzen bereits früher und parallel zu ihren helfenden Pilzen entstanden. Demnach hatten sie auch stärkere Auswirkungen auf die ganze Erde, als man immer dachte. Kehren wir noch einmal in das Computerstudio und ins Jahr 2012 zurück. Damals hatte Tims Arbeitsgruppe mit ihrer Simulationsmethode zwei bedeutende Erkenntnisse über die ersten Landpflanzen gewonnen. Erstens konnte sie mit experimentellen Methoden zeigen, dass heutige Moose selbst mit ihren eingeschränkten Wurzelsystemen die Verwitterung von Gestein beträchtlich vorantreiben können, nämlich fast im gleichen Maße wie die komplizierter gebauten, höheren Gefäßpflanzen. Dazu schütten sie Säure aus ihrem Gewebe auf die umgebende Oberfläche aus. Bei der Verwitterung des Gesteins wird CO2 aus der Atmosphäre in Form von Ionen, Bicarbonat, Calcium, in Säurelösungen gebunden und gleichzeitig wird CO2 auch durch Photosynthese aus der Atmosphäre entfernt. Diese neuen Schätzungen wurden durch die Befunde der Studie von 2018 und die Entdeckung, dass die ältesten Landpflanzen im Gegensatz zu Moosen, bereits eine Verbindung zu den Pilzen eingegangen waren, deutlich höher. Mit ihrer Hilfe kann man abschätzen, wie hoch die CO2-Konzentration und die Temperaturen während des Ordoviziums waren.